Sehr schön. Nein, nicht zu sehr Diminuendo. Iam, bab. Er flöte immer etwas führen. Da, iam, da, iam. Und so weiter. Und ganz genau im Tempo. Bitte, da, machen Sie nochmal. Da, di, di, di, dam. So. Na? Das liegt in der, das in. Nein, das ist nicht im Tempo. Nicht da, ja, doch, nein. Da, ja, da, ja, balladam. Ganz genau, ohne senza rubato, nicht wahr? Bitte schön. Da, das Forzato. Da, da, da, di, da, ba. So, genau im Tempo. So ist es, sehr gut. Viel zu stark. Ich weiß nicht, Sie haben es ja selber gemerkt. Ja, da. Ganz Pianissimo. Es darf gar nicht stärker werden als dieses. Ja, da. Und Papa, das ist leichter Auftakt, so wie Sie es geboten haben. Nochmal, die zwei letzten Takte mit der Oboe. Also vielmehr zwei letzten Sforzato-Takte. Papa, ja, mit der Oboe, wo ist Sforzato? Und jetzt noch leicht. Und jetzt. So, kurz. Ah, immer kurz. Das Haar auch kurz. Alles gleichmäßig. Ich meine nicht dieses, wo es manchmal gemacht wird. Ja, da. Genau. Bop. Noch einmal. Wenn sie dann mit Bratschen dazu kommt, die Bässe, der Akzent. Nochmal. Papa, da. Ist pianissimo, nicht wahr? Aufpassen. Zu stark. Genau im Takt bleiben. Genau im Takt, ganz ruhig. Thank you. Sie also, das ist der Lauf, besonders das Crescendo etwas stärker. Zumal, wenn die über den Vibrato kommen, das kann noch stärker, noch brillanter kommen. Sonst war es ja richtig. Und das hier, Hörner, sehr stark. Ah ja, doppelt. Doppelt. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Ah, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Machen wir es nochmal. Direkt vier Takte vor Presto. Vier Takte vor Presto. Ein. Sobald Sie dann das Fortissimo da erreicht haben, dann spüren Sie so da hinten so und so viel. Ist unmöglich. Das ist kein Tutti, was man so markieren kann. Bitte schön, vier Takte vor Presto. Schon wieder diese Abstiche. Im Piano, nicht wahr? Ja. Und das ein bisschen. Molto tenuto immer.